Wir haben ein klitzekleines Problem mit dem In-Ear. Wunderbar. Der Daniel war der Fehler im System. Ein Applaus für den Daniel. Ein Applaus für den Michael. Ein Applaus für Acid. Oh. Ich habe ganz genau gemerkt, den Daniel mögt ihr am meisten. Daniel, wo ist denn das T-Shirt? Hast du das noch an? Scheiße. Wo sind die Sprechchöre? Soll nicht weit sein bis Polen, habe ich gehört. Hey, was für die Lieder für Spiel?